Halle leer. Spiel ich an den Gig, wollen alle immer mehr. Ich mach das als wäre es nichts, für mich ist das nicht schwer. Und mein Gin Sprite drin in meinem Pappbecher. Kommen Beine kriegen die einen Stich von meinem Klappmesser. Du hast ein schönes Auto, aber leider nur ein Leihwagen. Hübsche Boys kommen zu mir und wollen heiraten. Ich bin zwei Tour, Adidas oder Nike tragen. Bekomme viele Geschenke und nein, es ist nicht Weihnachten. Ja, mal deine Musik ist zum Einschlafen. Bei meiner Musik wollen alle mit mir gleich schlafen. Ich bin strapped in der Hut mit meinem Elektro-Deezer. Ich swag, Alter, guck mal, hör auf zu rappen, lieber. So viel Technik, man könnte meinen, ich lebe in China. Sticky in meinem Mund, ich hab die besten Dealer. Weiß nicht, was ihr alle wollt. Der über die Straßen rollt. Guck mal, mein Schmuck, bei mir alles voll.